aus dir machen? Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Was soll ich aus dir machen? Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich dich schütteln? Meine Barmherzigkeit.